Er lag geschlossenen Auges, der alte Mann, in dem dämmernden Zimmer. Halb wachte er noch, halb träumte er schon. Und da zwischen Schlummer und Wachen schien es dem Wirrfühlenden so, ihm war, als sickerte von irgendwo, von einer Wunde, die nicht schmerzte und die er nicht wusste, ein feuchtes, ein heißes, leise nach innen, als blute er sich aus in sein eigenes Blut. Es tat nicht weh, dies unsichtbare Fließen, es strömte nicht stark. Nur ganz langsam, wie Tränenrinnen, rieselnd und lau, so fielen die Tropfen herab, und jeder von ihnen schlug mitten ins Herz. Aber das Herz, das Dunkle, gab keinen Ton, still sog es dies fremde Geström in sich ein. Wie ein Schwamm sog sich's an, ward schwerer und schwerer davon, schon schwoll es an, schon quoll es auf in dem engen Gefüge der Brust. Allmählich, voll und übervoll vom eigenen erfüllten Gewicht, begann es leise nach abwärts zu ziehen, die Bänder zu dehnen, an den Muskeln, den Straffen zu zerren, immer lastender drückte und drängte das schmerzhafte Herz, riesenhaft groß schon hinab, der eigenen Schwere nach. Und jetzt? Wie weh das tat! Jetzt löste das Schwere sich los, jetzt begann es zu sinken. Ohne Ruck, ohne Riss, ganz langsam löste es sich los aus den Fasern des Fleisches, ganz langsam, nicht wie ein Stein, nicht wie fallende Frucht, nein, wie ein Schwamm. Vollgesogen von Feuchtem sank es tiefer, immer tiefer hinab, in ein laues, ein leeres, irgendwo hinab, in ein Wesenloses, das außer ihm selber war. Eine weite, unendliche Nacht. Und mit einem Male ward es grauenhaft still an der Stelle, wo eben noch dies warme, quellende Herz gewesen. Etwas gähnte dort leer, unheimlich und kalt. Es klopfte nicht mehr. Es tropfte nicht mehr. Ganz still war es innen geworden, ganz tot. Und hohl und schwarz wie ein Sarg wölbte sich die schauende Brust um dies stumm unbegreifliche Nichts. So stark war dieses Traumgefühl, so tief die Verworrenheit, dass der alte Mann, als er aufdämmerte, unwillkürlich hingriff an die linke Brust, ob er sein Herz nicht mehr in sich hätte. Aber Gottlob, da schlug noch etwas dumpf und rhythmisch unter dem tastenden Finger, und doch war's, als wäre dies nur tauber Schlag ins Leere und sein Herz weg. Denn sonderbar, es schien mit einem Male ihm der eigene Leib wie von sich weggetan. Kein Schmerz zerrte mehr, kein Erinnern zuckte mit gefoltertem Nerv, alles war stumm. Da innen, starr und versteint. »Wie ist das?« dachte er. »Eben hat mich so vieles gequält, eben war das Innen da noch heiß, überdrängt, eben zuckte noch jede Fieber. Was ist mir geschehen?« Wie in ein Hohles horchte er hinein, ob das Frühere sich nicht rührte. Aber ganz weit war dies Rieseln und Rauschen, dies Tropfen und Klopfen. Er horchte und horchte. Nichts, nichts, nichts hallte zurück. Nichts quälte mehr, nichts quoll mehr auf, nichts schmerzte mehr. Leer und schwarz wie die Höhlung eines ausgebrannten Baumes musste das da innen sein. Und mit einem Male war ihm, als ob er schon gestorben wäre oder etwas in ihm gestorben, so grauenhaft stumm stockte das Blut. Kalt wie ein Leichnam lag unter ihm sein eigener Leib. Er hatte Angst, ihn anzufühlen mit der warmen Hand. Der alte Mann horchte in sich hinein. Er hörte nicht, dass immer wieder die Glocken vom See ihre Stunden herein in sein Zimmer schlugen, jede in mehr Dämmerung gehüllt. Rings um ihn wuchs schon die Nacht, Dunkel strich die Dinge aus dem wegfließenden Raum. Selbst der hellere Himmel im Viereck des Fensters erlosch vollkommen in Finsternis. Der alte Mann merkte es nicht, er starrte nur in das Schwarze in sich, er horchte nur in das Leere in sich hinein, wie in den eigenen Tod.